haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Superfood. Herr Esterholz begrüßte mich in seinem kleinen Weinkeller. Auf Anhieb entdeckte ich auch Flaschen, in denen Hochprozentiges angeboten wurde. In Gedanken malte ich mir eine Extraprämie in Naturalien aus. Herr Esterholz zeigte auf eine Weinkiste. Ja, die sind heute Morgen eingetroffen. Aha. Ein Rotwein aus dem Wallis. Das ist fantastisch. Ich dachte, im Wallis gibt es so etwas in jedem zweiten Keller. Ja, das hier ist ein Dohl. Die gibt es tatsächlich in rauen Mengen, aber dieser hier ist speziell. So wie alle Weine in meinem Keller. Hat der Wein einen Preis gekriegt? Nein, aber er schmeckt vorzüglich. Möchten Sie probieren? Danke, aber ich trinke um diese Zeit keinen Rotwein. Umso besser. Dieser Wein ist wie gemacht für Sie. Er enthält keinen Alkohol. Traubensaft ist nicht gut für meinen Magen. Ja, das ist kein Traubensaft. Dieser Wein wurde voll ausgebildet. Erst danach wurde ihm unter Vakuum der Alkohol entzogen. Das Verfahren ist ähnlich wie beim Bier. Er schmeckt wie ein leichter Landwein, aber Sie können davon trinken, so viel Sie möchten. Ich möchte gar nichts davon trinken, aber ich könnte Ihnen jemanden auftreiben, der Ihnen dabei hilft, wenn es das ist, was Sie von mir wollen. Nein, es geht um eine ernsthafte Sache. Mein Sohn ist seit 3 Tagen unauffindbar. Trinkt er auch alkoholfreie Weine? Nein, er hat sein eigenes Geschäft gegründet. Er vertreibt Superfood, was immer das auch ist. Irgendwelche Körner, die er aus Asien und Südamerika zu Spottpreisen importiert und für ein Vermögen weiterverkauft, weil sie angeblich so gesund sind und die Leute damit 100 Jahre alt werden können. Und jetzt ist er spurlos verschwunden. Sein Geschäftspartner David Wächter sagt, dass er seit Montag keinen Kontakt zu ihm hat. Tja, könnte eine Frau im Spiel sein. Daran habe ich zuerst auch gedacht, aber Jean hätte zumindest David etwas gesagt, wenn er sich eine Auszeit genommen hätte. Wurde die Polizei bereits verständigt? Nein, ich bin da zurückhaltend. Man weiß ja nie genau, was in einem Menschen vorgeht, auch wenn man ihn gut zu kennen glaubt. Vielleicht ist Jean einfach alles über den Kopf gewachsen. Ich hatte auch solche Momente, in denen ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Hat er so hingeschmissen? Geht er vielleicht gerne wandern? Nein, er reist gerne. Aber nie spontan. Und meist geht es darum, dass er nach neuen Lebensmitteln sucht und sie vor Ort ausprobiert. Es ist noch nie vorgekommen, dass er unter der Woche einfach verschwindet. Deshalb mache ich mir Sorgen. Er öffnete eine Schreibtischschublade und reichte mir eine dünne Mappe, in der sich ein paar Fotos und ein Zettel mit Adressen befanden. Da sein Sohn keine feste Freundin hatte, war sein Geschäftspartner meine erste Anlaufstelle. David Wächter empfing mich im 12. Stock eines Hochhauses in einem Büro, das nur unwesentlich größer war als mein eigenes. Das beunruhigt mich. Er ist nicht der Typ, der sein Handy einfach so ausschaltet. Sein Vater kann sich vorstellen, dass er genau das getan hat. Ich weiß nicht, aber ich kenne Sean ziemlich gut und er hätte mir zumindest gesagt, dass er einige Tage seine Ruhe haben möchte. Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu ihm? Am Montagmorgen. Er rief mich an und sagte, dass er erst gegen Mittag ins Büro komme. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wir handhaben das ziemlich locker, da wir beide 60 Stunden in der Woche arbeiten. Ich gehe auch manchmal zwischendurch Squash spielen. Er ging am Montagmorgen Squash spielen. Nein, Sean spielt Golf. Ah. Aber am Montag regnete es in Strömen. Das ist kein Wetter für Golf. Ja. Erzählen Sie mir etwas über die Produkte, die Sie vertreiben. Kurz gesagt, Superfood. Sie haben sicherlich schon von Quinoa, Chiasamen oder der Goji-Beere gehört? Nein, aber Sie werden mir die Vorzüge von diesem Kraut sicherlich gleich erläutern. Ja, es geht um Produkte, die einen speziellen Nährwertgehalt haben. Sie machen entweder glücklich oder tragen zu einer guten Gesundheit bei. Sean hat immer wieder neue Körner entdeckt und daraus ganz spezielle Mischungen hergestellt. Eine Mischung für die Seele, eine für den Kreislauf und eine für die innere Ruhe und Kraft. Die Leute kaufen diesen Unsinn in Körnerform. Ja, Sean hat die Körner besorgt und ich mache das Marketing. Und jetzt stehen sie ohne Körner da. Nein, aber Sean's Wissen fehlt mir. Gestern ist eine Ladung mit einer speziellen Bohne aus Guatemala eingetroffen. Hier. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Na, Sie könnten sie kochen und essen. Bohnen sind ein grandioses Superfood. Sie reinigen den Darm und vertreiben die Gäste. Sean glaubt an die Wirkung. Ich glaube nur daran, dass die Leute sich etwas einbilden. Zusammen sind wir das perfekte Team. Gibt es in Jeans Leben neben Körnern auch noch eine Frau? Es gab eine, ja, Carla Patrut. Sie hat ihn verlassen. Ich habe sie angerufen. Sie sagt, dass ihr Jean gestohlen bleiben könne. Das hört sich gut an. Ich werde mit ihr sprechen. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Er schrieb mir trotzdem die Adresse, ihren Arbeitgeber und die Telefonnummer auf. Als ich Frau Patrut anrief, dauerte das Gespräch keine 20 Sekunden. Ich fuhr deshalb zu dem Telekom-Shop, in dem Frau Patrut arbeitete. Sie schaute mir eine halbe Stunde gelangweilt die neuesten Handymodelle an, ehe ich endlich die Gelegenheit hatte, Frau Patrut zu mir zu winken. Dieses Modell gibt es auch mit einem extra großen Display. Das ist sehr gut, sehr gut. Kann man damit auch an der Kasse bezahlen, wenn man Superfood kauft? Sind Sie der Typ, der mich vorhin angerufen hat? Philip Maloney ist mein Name. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also gut. Jean Esterholz ist spurlos verschwunden. David hat mich angerufen, aber ich weiß nicht, wo Jean steckt. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Das ist übertrieben. Wir haben uns seit unserer Trennung 2-3 Mal gesehen, sind einmal essen gegangen. Aber da läuft nichts mehr und das habe ich ihm auch deutlich zu verstehen gegeben. Ja, wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Letzte Woche. Und weshalb? Ja, was weshalb? Ja, es ist nicht üblich, dass man mit seinem Ex essen geht. Es ging um die Körner, die er mir empfohlen hat. Sie haben weiterhin sein Superfood gegessen. Ich nicht, aber eine Freundin. Die hat so Ausschläge auf der Haut. Das juckt und das... Ah, das sieht wirklich schlimm aus. Die Ärzte sagen, es sei sowas Autoimmunes. Sie haben dieser bedauernswerten Frau das Superfood weiterempfohlen. Sie wollte ein paar Kilo abnehmen. Und Jean hat gesagt, dass die Körner den ganzen Tagesbedarf von vielem decken. Von vielem? Naja, so Vitamine und was man halt so braucht. Lebt Ihre Freundin noch? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Ja, wie geht es ihr gesundheitlich? So gut wie schon lange nicht mehr. Kein Ausschlag. Deshalb wollte ich auch mit Jean reden. Wenn die Körner gegen Ausschläge wirken, dann könnte man damit viel Kohle machen. So wie die Pharma. Einfach gesünder. Wie hat er darauf reagiert? Er hat gesagt, dass eine erfolgreiche Kur nicht reicht, dass man eine Testreihe machen muss. Er hat mich gefragt, ob ich noch andere Leute kenne mit den gleichen Symptomen. Wie wenn man freiwillig mit juckenden Ausschlägen die Freizeit verbringt. Also, ich meine, Fabienne ist eine Freundin, das ist was anderes. Aber so richtig umarmt habe ich sie nie. Autoimmunerkrankungen sind nicht ansteckend. Das haben sie über andere Krankheiten auch gesagt. Und plötzlich haben sie ein Virus entdeckt. Ich meine, die sind so winzig, das dauert manchmal Jahrzehnte, bis die entdeckt werden. Nichts gegen Fabienne. Aber das ist eine, die alle umarmt und abküsst. Die könnte die ganze Welt mit ihrem Juckreiz anstecken. Ich war nicht überrascht, als sie zum Abschied nur kurz die Hand hob. Immerhin hatte ich eine weitere Adresse und noch besser, eine Handynummer. Fabienne Stemmer arbeitete bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Sie war so großzügig, mir die kurze Rauchpause zur Verfügung zu stellen. Stilecht trafen wir uns außerhalb des Bürokomplexes vor einer tristen Garageneinfahrt. Leider war sie nicht allein. Was schauen Sie mich so an? Ist der Ausschlag zurückgekehrt? Das geht Sie gar nichts an. Dann haben die gesunden Körner nur vorübergehend gewirkt. Das hat mit der Umwelt zu tun. Der Feinstaub ist an allem schuld. Deshalb rauchen Sie wie ein Schlot. Das ist ein anderer Feinstaub. Nicht so wie dieser Dieselfeinstaub. Der macht alle krank. Die jungen Leute sind doch heute alle allergisch gegen etwas. Es kommt davon, wenn die Väter einen Diesel fahren. Was wollen Sie eigentlich von mir? Jean Esterholz ist spurlos verschwunden. Geht er deshalb nicht dran, wenn man ihn anruft? Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Vielleicht muss man das Zeug täglich essen. Ich habe aber nichts mehr davon. Was genau hat er Ihnen verkauft? Xapikutel. Das sieht aus wie Linsen und man kocht es auch wie Linsen, schmeckt aber nach gar nichts. Soll aus den Anden stammen. Die Einheimischen essen das nicht wegen der Nebenwirkungen. Lassen Sie mich raten, ein donnerndes Gedärm. Nein, es verursacht Kopfschmerzen. Ach. Aber dagegen hilft Aspirin oder Paracetamol. Xapikutel soll einem dabei helfen, das Gewicht zu halten, langfristig. Langfristig hilft nur FDH. Ich mache das so. Egal, was auf dem Teller ist, ich esse nur die Hälfte. Wichtig ist aber auch, dass man nie draußen isst. Immer im Lokal. Wissen Sie warum? Weil es im Restaurant keine Dieselautos gibt. Genau, Sie haben es begriffen. Haben diese Körner tatsächlich gegen Ihren Ausschlag gewirkt? Eine Woche lang. Das war himmlisch. Aber jetzt ist es wieder wie zuvor. Ich brauche mehr davon. Können Sie sich nicht eine Dosis online bestellen? Die kriegt man nirgends. Nur bei der Brain and Soul. Heißt so die Firma von Jean Esterholz und David Wächter. Haben Sie eigentlich von irgendetwas eine Ahnung? Na, weshalb bestellen Sie nicht einfach bei David Wächter? Weil er mir sagte, dass alles weg ist. Der ganze Vorrat, das ist ungerecht. Ich bezahle ein Vermögen an Krankenkassenprämien. Ich habe ein Anrecht auf diese Medizin. Ich traf meinen Klienten erneut in seinem alkoholfreien Weinkeller. Nachdem ich ihm vom Xapikutel erzählt hatte, schüttelte er langsam den Kopf. Er griff in die rechte Tasche seines Jacketts und hielt mir einen Zettel hin. Ich entzifferte darauf eine Handynummer. Ich war in seiner Wohnung. Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung Ihres Sohnes. Nein, aber ich habe Beziehungen. So etwas sieht die Polizei gar nicht gerne. Sie haben doch nicht etwa die Polizei eingeschaltet. So etwas würde ich freiwillig nie tun. Gut. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es sich um etwas Privates handelt. Wegen dieser Handynummer. Das ist die Schrift einer Frau. Haben Sie die Nummer angerufen? Nein, aber ich weiß, wem die Nummer gehört. Sie scheinen ja tolle Beziehungen zu haben. Wem gehört die Nummer? David Wächter. Das soll jemand verstehen. Sie ist auf seinen Namen abonniert. Seine Freundin. Das ist naheliegend. Ihr Sohn hatte etwas mit der Freundin seines Geschäftspartners. Ach, warum nicht? So etwas ist mir früher auch passiert. Sie vermuten, dass die beiden durchgebrannt sind. Das wäre eine Erklärung. Eine schöne sogar. David Wächter dürfte das nicht schön finden. Vielleicht weiß er nichts davon. Ich werde ihn danach fragen. Ich finde, wir sollten die beiden in Ruhe lassen, wenn es tatsächlich so ist. Aber okay, fahren Sie ihn, damit endlich Klarheit herrscht. Hier, nehmen Sie den Zettel. Ich traf David Wächter am Mittag in einem winzigen Restaurant. Er hatte bereits gegessen und studierte auf seinem Notebook verschiedene Excel-Tabellen. Als ich mich setzte, hielt er eine Hand hoch und bat um 5 Minuten, die ich ihm schweigend gewährte. Tabellen sind etwas ungemein Beruhigendes. Ganz im Gegensatz zu Handynummern. Wie meinen Sie das? Ich schalte mein Handy aus, wenn ich esse. In genau 3 Minuten schalte ich es wieder an. Wie viele Handys besitzen Sie? 4 oder 5, aber ich benutze nur 2 davon. Wie viele Nummern sind auf Ihren Namen registriert? Worauf wollen Sie hinaus? Sie kennen diese Handynummer. Woher haben Sie die? Ja, so kommen wir nicht weiter. Beantworten Sie meine Fragen. Weshalb sollte ich das? Was ist eigentlich los? Wer hat Ihnen diese Nummer hier gegeben? Sie stammt aus Jean Esterholz' Wohnung. Was? Das ist unmöglich. Wieso sollte das unmöglich sein? Das muss alles unter uns bleiben. Ich habe es ihr versprochen. Wem haben Sie was versprochen? Mirjana. Wer ist die Dame? Eine gute Freundin. Kennt Jean diese Mirjana? Er hat sie sicherlich ab und zu gesehen, mehr nicht. Sie hat ihm diese Handynummer auf einen Zettel geschrieben. Das hätte sie nie tun dürfen. Das war so abgemacht. Warum so geheimnisvoll? Mirjana hat sich von ihrem Mann getrennt. Er ist schwer eifersüchtig und hat ihr mehrfach gedroht. Er hat sie gestalkt, deshalb habe ich ihr dieses Handy und die Nummer besorgt. Wie heißt der Mann? Matej Saric. Dann heißt sie Mirjana Saric. Ja, aber was soll das alles? Sie könnte mit Jean Esterholz durchgebrannt sein. Was? Ja. Das wäre viel zu gefährlich. Ihr Mann beobachtet sie. Wo ist sie jetzt? Sie war 3 Wochen in meiner Ferienwohnung im Wallis, aber da ist sie nicht mehr. Sie sagte, sie könne bei einer Freundin unterkommen. Ich glaube, sie heißt Ivana. Oder Ivan. Worauf wollen Sie hinaus? Schalten Sie Ihr Handy ein und fragen Sie den gescheiten Google oder wen auch immer, wie der Name Hans auf Kroatisch heißt. Hans? Hans wie Jean. Er aktivierte kopfschüttelnd sein Handy. Wenig später hielt ihm er sein Handy noch immer kopfschüttelnd vor die Nase. Was ich da las, war ein Volltreffer. Oder um es gut schweizerisch zu sagen, diesmal war Hans nicht was Heiri, sondern Hans was Ivan. 2 Stunden später stand ich vor dem Wohnhaus, in dem Matej Saric lebte. Was wollen Sie hier? Ich möchte zu Herrn Saric. Und weshalb? Weil Sie das nichts angeht. Und ob mich das etwas angeht? Bewachen Sie dieses Objekt. Darüber darf ich nicht sprechen. Dann singen Sie meinetwegen. Humor wurde mir ebenfalls untersagt. Mit Ihnen rede ich nicht mehr. Das macht nichts, macht nichts. Ich gehe jetzt in das Haus. Das werden Sie nicht tun. Das Haus ist ein Tatort. Das ganze Haus? 2. Stock rechts. Die Wohnung der Familie Saric. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich kenne den ermittelnden Beamten. Er freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Das bezweifle ich. Wie ist Ihr Name? Philip Meloni. Moment, ich schaue in meinem Handy nach. Aha, -5. Das steht hinter meinem Namen. Es bedeutet, dass Sie nicht locker lassen und allen auf die Nerven gehen. Also gut, ich melde Sie an. Es vergingen gut 10 Minuten, ehe mich die Beamtin zur Tür begleitete. Ich ging zu Fuß hoch. Was mich erwartete, war schlimmer als alles, was ich mir ausgemalt hatte. Na, Meloni? Ziemlich viel Blut? Und dazu noch ein leitender Beamter, dem ich noch nie begegnet bin. Das macht nichts, Meloni. Man hat mich vorbereitet. Die Welt ist eine Tugend, Meloni. Ja, das hört sich schlimmer an als das Original. Üble Sache, Meloni. Das ist schon besser. Klingt aber ebenfalls ziemlich fremd. Ja, das ist mir egal. Ich mache hier nur meine Arbeit. Ja, stammt das Blut von 2 Personen? Das kann schon sein, aber wir haben nur eine gefunden. Mann oder Frau? Wir gehen davon aus, dass es sich um Matej Saric handelt. Er lebte hier bis vor kurzem mit seiner Frau. Er ist ermordet worden. Kennen Sie den Mann? Er sah mich eindringlich an. Glücklicherweise klingelte fast gleichzeitig sein Handy. Als er sich kurz abwandte, nutzte ich die Gelegenheit und verließ die Wohnung. Mein Klient zeigte sich äußerst beunruhigt, als ich ihn über die neuesten Ereignisse informierte. Er wollte mich unbedingt sehen und wir verabredeten uns in einem Einkaufszentrum, in dem er seine nüchternen Weine feilbot. Heißt das, dass Jean verdächtigt wird? Noch hat die Polizei keine Ahnung, aber sobald sie sich mit David Wächter unterhalten hat, wird sich das ändern. Ich verstehe das alles nicht. Weshalb sollte Jean diesen Mann ermorden? Er stand seiner großen Liebe im Weg, oder? Er hat die beiden bedroht. Ja, so etwas würde Jean niemals tun. Vielleicht hat Saric Ex-Frau ihren Mann ermordet und ist jetzt zusammen mit ihrem Sohn auf der Flucht. Das klingt schon besser. Müsste Jean dafür ins Gefängnis? Ja, das hängt ein wenig davon ab, wie sehr er in ihre Pläne involviert war. Es passt einfach nicht zu ihm. Aber dass er mit einer Frau durchbrennt, das passt schon. Jedenfalls hatten Sie diesen Verdacht von Anfang an. Ja, weil er meine Gene hat. Sie sind auch mit einer Frau durchgebrannt. Nein, aber ich war zweimal kurz davor. Ich war einfach zu feige. Jean ist mutiger, auch als Geschäftsmann. Vielleicht hat er jetzt zu viel riskiert. Sie müssen ihn finden. Was, wenn diese Frau nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Komplizen loswerden möchte? Das war eine Variante, die ich nicht ausschließen konnte. Im Polizeipräsidium stieß ich auf Plakate, die auf eine Ausstellung hinwiesen, in der Exponate aus 30 Jahren Kriminalgeschichte ausgestellt wurden. Vermutlich befand sich darunter auch jener Polizist, mit dem ich mich jahrelang herumgeärgert hatte. Ich werde Sie nicht mit Na, Meloni begrüßen, ich nicht. Danke, danke, mir ist es auch eine große Freude. Sind Sie auf dem 5. Bildungsweg im Polizeipräsidium gelandet? Von Privatdetektiven lasse ich mich nicht provozieren, schon gar nicht von notorisch Erfolglosen. Mir wird man dereinst ein ganzes Museum widmen und nicht nur eine doofe Ausstellung. Männer wie Sie gehören ins Völkerkundemuseum, Abteilung Mittelalter. Danke. Ich wurde schon lange nicht mehr so jung geschätzt. Sie gehen mir auf die Nerven, Maloney, so wie Sie allen auf die Nerven gehen. Mich hat man heute eingeteilt, weil es einen Maloney-Alarm gab. Es gibt einen Alarm, eigens für mich. Immer dann, wenn eine Leiche gefunden wird und Sie in der Nähe sind. Oh. Das bedeutet nämlich, dass Sie innerhalb 24 Stunden hier im Präsidium auftauchen. Dafür hat man eigens Sie rekrutiert. Oder für einen Mord und einen vermissten jungen Mann. Wer wird vermisst? Jean Esterholz. Fall Nummer 35717C. Donnerwetter. Sie kennen alle Fälle auswendig, auch jene, die noch gar nicht gemeldet wurden. Jean Esterholz, aufgefunden letzte Nacht in seinem Wagen. Versuchter Selbstmord. Er wollte sich umbringen. Noch so ein Mann, der sich nicht weiterbildet. Abgase mit einem Schlauch ins Auto zu leiten, ist zwar nach wie vor gefährlich, aber längst nicht mehr so tödlich wie früher. Haben Sie darüber ein Buch gelesen? Sowas lernt man in Seminaren. Wo ist Jean Esterholz jetzt? In einer Klinik. Er wird überwacht. Er gilt als tatverdächtig. Im Mordfall Saric. Wenn Sie schon alles wissen, weshalb nerven Sie mich dann mit all den Fragen? Weil ich es kann. War's das? Weshalb sollte sich Esterholz umbringen? Das sollten Sie ihn fragen und nicht mich. Aber Sie kommen nicht zu ihm durch. Nicht mal seine Eltern. Wenn er wieder wach ist, gehört er ganz allein mir, bis er gesteht. Und er wird gestehen. Das habe ich nämlich auch in einem Seminar gelernt. Mir kam das alles reichlich seltsam vor. Mein Klient war einen Moment lang hochgradig erfreut, als er vernahm, dass sein Sohn noch lebte, um nur Sekunden später in eine tiefe Depression zu fallen, weil der Selbstmordversuch einem Schuldeingeständnis gleichkam. Ich besuchte David Wächter. Er war mit einer Kundin beschäftigt. Ich benötige dringend Xapicutel. Es hat mir geholfen. Bitte, ich bezahle dafür so viel Sie möchten. Das ist nicht so einfach. Die Einfuhr wurde verboten. Aber weshalb? Es enthält eine Substanz, die addictive ist. Das ist mir egal. Ich habe nichts davon gemerkt. Aber ich halte es nicht mehr aus ohne Xapicutel. Addictive bedeutet, dass diese Substanz süchtig macht. Na und? Sind wir nicht alle süchtig? Bitte, bestellen Sie. Ich brauche es. Ich muss jetzt mich um einen nächsten Kunden kümmern. Das ist kein Kunde. Er stellt nur Fragen. So ist es. Aber ich überbringe auch frohe Botschaften. Jean Esterholz lebt. Das ist toll. Hat der Xapicutel bei sich? Ihrem Gesichtsausdruck nach sind Sie weniger begeistert, Herr Wächter. Natürlich bin ich erfreut, aber sind Sie sicher, dass es stimmt? Sie hätten zuerst googeln sollen. Was? Manche Dinge sind nicht mehr wie früher, auch wenn es im Fernsehen noch immer so ausschaut. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Xapicutel, ich brauche Xapicutel. Und Herr Wächter benötigt einen Anwalt. Mein Bruder ist Anwalt. Machen wir einen Deal? Mein Bruder gegen ein Kilo Xapicutel. Ich benötige keinen Anwalt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von dem Mord an Matej Saric und dem Verschwinden seiner Ex-Frau Mariana. Sie ist nicht verschwunden. Sie hat sich bei mir gemeldet gestern Nacht. Das überrascht mich nicht. Sie hat mit Jean wieder Schluss gemacht. Wahrscheinlich wollte er sich deshalb umbringen. Habe ich gesagt, dass ich Jean Esterholz umbringen wollte? Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat mich mitten in der Nacht angerufen und Andeutungen gemacht. Sie reden sich immer schlimmer ins Verderben. Anrufe kann man überprüfen. Sie scheinen technologisch nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Genauso wie mit den Auspuffabgasen. Das ist nicht mehr wie früher, wo man innerhalb kürzester Zeit starb. Das ist doch alles nur ein Bluff. Sind Sie verwandt? Natürlich. Das kam mir gleich suspekt vor. Hört die Polizei mit? Hallo? Polizei? Hört ihr gut zu? Das ist illegal. Das kann vor Gericht nicht verwendet werden. Ihr macht euch lächerlich. Hat er etwa auch Xapicutel gegessen? Xapicutel macht süchtig, aber berauscht nicht. Jean Esterholz wird zu sich kommen und dann wird er erzählen, was vorgefallen ist. Sie wollten zusammen mit Frau Sadisch, deren Mann und Jean Esterholz loswerden. Zwei auf einen Streich. Sie haben die ganze Sache beinahe perfekt inszeniert. Ich rede nicht mit verwandten Leuten. Heißt das jetzt, dass Herr Wächter verhaftet wird? Aber wer besorgt mir dann mein Xapicutel? Im Internet findet man für alles eine Lösung. Verschwinden Sie! Niemand wird gegen mich Anklage erheben. Jean hat Saric getötet, weil er hoffte, damit die Liebe von Mariana zu gewinnen. Als sie ihm den Laufpass gab, wollte er sich umbringen. Sie können mir nichts vormachen. Jean ist tot, so ist es doch. Soll ich noch etwas lauter reden, liebe Polizei? Ich glaube, er ist verrückt geworden. Kann mir das auch passieren, wenn ich mehr von Xapi Coutel esse? Sie sollten mit mir zusammen eine Pizza essen. Gute Idee! Lassen Sie mich endlich in Ruhe! Jean Esterholz hatte Glück gehabt und den inszenierten Selbstmord überlebt. Er berichtete der Polizei, dass ihn David Wächter betäubt hatte. Die Polizei kam anhand der Spuren am Tatort, die Polizei zu dem Schluss, dass David Wächter Saric ermordet hatte und diesen Mord seinem Geschäftspartner in die Schuhe schieben wollte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Superfood.